NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen. Das erste Mal. Autoren lesen aus bisher unveröffentlichten Texten. Patrick Hofmann liest seine Erzählung »Das Lenin«. Geboren wurde Patrick Hofmann 1971 in Borna und wuchs im Braunkohlenrevier in der Umgebung von Leipzig auf. Von 1991 an studierte er in Berlin, Paris und Moskau Philosophie, Geschichte und Germanistik. Mit einer Arbeit über Husserls Theorie der Beschreibung wurde er promoviert. 7 Jahre hat er sich anschließend in Athen durchgeschlagen, als Autovermieter, Journalist, Übersetzer und Deutschlehrer. 2009 veröffentlichte er seinen ersten Roman mit dem Titel »Die letzte Sau«, für den er im darauffolgenden Jahr mit dem Robert-Walser-Preis ausgezeichnet wurde. Das Buch ist eine Rückkehr in die Tagebaulandschaft seiner Kindheit, in der ganze Dörfer dem Abraumbagger weichen müssen und ein letztes Schlachtfest, die 3 Generationen einer Familie kaum noch zusammenhalten kann. Um Herkunft, die so tief in einem drinsteckt, dass man sich nur schwer von ihr losmachen kann, geht es auch in seiner Geschichte »Das Lenin«. Es liest der Autor Patrick Hofmann. 1. Sicherlich habe ich geschrien 1969, als es nach 2 Wochen keine Brust mehr gab, keine Muttermilch, als sie mich mit 8 Wochen weggaben von Montag bis Freitag. Aber wie lange kann ein Baby schreien? Die Schwester konnte schreien, sie war ein knappes Jahr älter und schrie, als sie nach meiner Geburt in die Wochenkrippe sollte, so laut und ausdauernd, bis sie krank wurde und machte, als sie wieder gesund war und zurück sollte, damit weiter und die Frauen dort ganz verrückt, dass sie gleich wieder krank wurde und die Frauen dort Mutter nach 4 Wochen vor die Wahl stellten. Mutter, geborene Wesendank, war 18. Das Abitur hatte sie mit dem ersten Baby gerade noch fertig gekriegt. Als sie gleich darauf, noch vor der Hochzeit, wieder schwanger wurde, konnte sie sich den zugesagten Mathematikstudienplatz aus dem Kopf schlagen. Sie musste Geld verdienen. Vater war die Woche über auf der Fachhochschule in Thüringen. Gerade hatten die beiden eine Neubauwohnung und einen Tageskrippenplatz für mich bekommen. Als der Mutterschaftsurlaub zu Ende ging und Mutter in der Verwaltung des nahen Braunkohlekombinats anfangen sollte zu arbeiten und parallel dazu Ökonomie zu studieren, ein solches Frauensonderstudium gab es erst seit kurzem in der DDR, tauschten sie die Tochter gegen den Sohn aus. Vielleicht habe ich in der Wochenkrippe schon gar nicht mehr aus Leibeskräften geschrien, war ich von Beginn an ruhig, fügsam und zuversichtlich. Oder es war mir egal, die Welt und was mir darin geschah, kein Autismus, sondern eine Depression als Baby. 2. Heinrich Wesendank begegnete Lenin, als der Anfang Dezember 1900 für 10 Tage von München nach Leipzig kam, um die Endredaktion der ersten Ausgabe der Iskra vorzunehmen. Lenin war nach über 4 Jahren Untersuchungshaft und Verbannung erst ein halbes Jahr im Ausland und nur wenigen konspirativen Sozialisten bekannt. Die Zeitung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands sollte heimlich in Probstheida, einem Vorort, auf Kyrillisch gedruckt werden. »Mein Freund Heinrich«, begrüßte der Berufsrevolutionär den 16-jährigen Maurergesellen, der, anstelle seines schwer erkrankten Vaters, die Zeitung zur deutsch-russischen Grenze schmuggeln sollte. »Der junge Hühne glühte schon für die Befreiung der Arbeiterklasse«, wird allerdings in dem kleinen, schmächtigen Russen noch nicht den Welterschütterer gesehen, sondern das Treffen erst später schicksalhaft für sich überhöht haben. Überliefert sind durch Heinrich Wesendank Einspruch, es gibt Kommunisten und Kuhmist und ein Schimpfwort Lenins, Schuppenscheißer. 3. Nach einem halben Jahr war Vater mit der Fachhochschule fertig und begann im nahen Braunkohlekombinat als Projektionsingenieur. Für mich bekamen die Eltern einen 2. Tageskrippenplatz. Am Wochenende fuhren sie mit dem Fahrrad und ihrer Tochter in den Garten seiner Eltern, 3 Kilometer entfernt. In dem Dorf war Vater geboren und aufgewachsen. Seine Geschwister waren meist auch da. Er spielte Fußball im Verein, erste Mannschaft Kreisliga, als Libero, Kapitän. Oft ging es um den Aufstieg. Mich, ließen sie auf dem Balkon, im Kinderwagen, im Kasten. Ich weinte nicht. Nach 4 Stunden kam Mutter und gab mir die Flasche, meine Ration. Das war keine bloße Gedanken, sondern Lieblosigkeit. Vater, ein typischer Frauenverachter, der sich im Dorf unter Männern hervortun wollte und nur beim Sport oder mit Alkohol aus sich herauskam. Mutter, eine früh überrumpelte Frau mit einer bald verschütteten mathematischen Begabung, die sich erst von ihren Eltern, dann von ihrem Mann und dessen Eltern zu allen Diensten anstellen ließ, die selbst wenig Liebe bekommen hatte, nur die muffige Wärme familiärer Gemeinschaft kannte. Wenn ich den Geschmack der Muttermilch hätte vergessen können, wenn noch eine Chance bestanden hätte, die Vernachlässigung in der Krippe zu verwinden, der Balkon gab mir den Rest. Danach war es ein Gesetz in meinem Körper, ich war nicht wichtig. Ich richtete mich in mir ein, wurde kalt, mein Liebesvermögen erstarb. 4. Im Kaiserreich, in der SPD, organisierte Heinrich Wesendank, der Maurer, der Polier, Demonstrationen, Streiks. Er konnte die Pranken furchterregend auf den Tisch krachen lassen, Machtworte sprechen und in Lenins Manier 4-silbige Stabreime fluchen, Fadenfurzer, Affenarsch oder zu besonderen Anlässen Schuppenscheißer. In der USPD gründete er 1919 einen Arbeiter- und Soldatenrat. Vor Kapps marodierenden Freikorps musste er sich 1920 im Wald verstecken. In der KPD gehörte er zum radikal-antiparlamentarischen Flügel. 1924 starben ihm die Frau, die 17-jährige Tochter und Lenin. Als die Maurer nach einem langen Streik auch noch ausgesperrt wurden von den Bauunternehmern, zog er sich vom aktiven politischen Kampf zurück. Die revolutionäre Situation war vorüber. Seitdem dachte Heinrich Wesendank schlecht vom Menschen. Er machte sich selbstständig als Kartoffelhändler, schuftete unermüdlich als Gemüsebauer und Händler, ließ auch seinem halbverwaisten Sohn Leo keine freie Minute mehr, beschäftigte noch 2 Frauen und kam erfolgreich durch die Weltwirtschaftskrise. 5. Mutter und Vater liebten sich nicht. Darunter litten sie nicht sonderlich. Er hatte seine Arbeit, den Sport, das Dorf, den Alkohol, sie ihre Arbeit und ihre Familie. Gemeinsam hatten sie einen Haushalt, 2 Kinder und alle möglichen Familienfeste. Seit der Reformation war in Deutschland nicht mehr so viel, so stumpfsinnig öffentlich und privat gefeiert worden wie im letzten Jahrzehnt der DDR. Sie bauten ein Eigenheim im großen Garten seiner Eltern. Wegen all dem und ihrer dörflichen Moral blieben sie zusammen. Die Schwester hatte durch das frühe Schreien mehr Aufmerksamkeit, sogar Zuwendung bekommen und ein Vermögen der Liebe entwickeln können. Sie litt unter dem Verhältnis der Eltern, fühlte sich schuldig, so zeitig gekommen zu sein, deren zarte Liebe erdrückt zu haben. Sie wollte das wieder gut machen, für die Eltern da sein, Zusammenhalt stiften. Ich litt auch darunter, war jedoch unfähig, Liebe für die Eltern zu produzieren. Ich hatte Mutters Begabung und bald ihre Bücher. Ich lernte für sie. Sie war stolz darauf und dass ich 2 Wochen lang dieselbe Schulhose tragen konnte, ohne sie schmutzig zu machen. Zum Ausgleich spielte ich für Vater Fußball. Ich aß immer auf und blieb doch ein dürrer Hund, in vielen Dingen schwerfällig, ein Eigenbrötler. Mit 12 belegte ich den 3. Platz bei der DDR-Mathematik-Olympiade. Damit war ich teilnahmeberechtigt für die große Olympiade der sozialistischen Bruderländer in Leningrad. Kurz davor wurde ich krank und ersetzt von Platz 4. Im Gegensatz zu Mutter und ihren Schwestern, die sich nichts Schöneres vorstellen konnten, als einmal die Stadt der Oktoberrevolution zu besuchen, das Winterpalais, den Panzerkreuzer Aurora. Nur das Lenin-Mausoleum und der Kreml in Moskau übertrafen diesen Wunsch an Erhabenheit, war ich nicht sehr traurig darüber, denn ich hasste alle Aufregung um mich herum. 6. Heinrich Wesendank hatte aus seiner Gesinnung nie ein Hehl gemacht und entsprechend viele Feinde so ungeduldig und rücksichtslos, wie er war. Unter Hitler wurde es für ihn Jahr für Jahr gefährlicher. Er fürchtete, die Nazis würden ihm den Hof wegnehmen, ihn ins KZ stecken. Der Ortsbauernführer saß ihm im Nacken. Schließlich holte er sich einen Mitgliedsantrag der NSDAP und wartete ab. Leo Wesendank wurde eingezogen. 4 Jahre kämpfte der Kommunistensohn für Hitler an der Ostfront, ohne, nach eigener Aussage, einen einzigen Mann getötet zu haben. Einmal, auf Heimaturlaub, hisste er mit 2 Freunden über Nacht die rote Fahne auf dem Kirchturm. Einen der Freunde steckten sie dafür ins KZ. Der alte Wesendank fraß seinen Hass auf die Nazis, die er mit seiner täglichen Arbeit unterstützte, in sich hinein. Einmal, am Ende des Krieges, versteckte er 2 Deserteure 6 Wochen auf dem Hof. 1947 kam Leo aus dem Krieg und englischer Gefangenschaft heim, erhielt den Hof und heiratete mit 38 eine 28-jährige Frau aus dem Nachbardorf, Frieda, eine bis vor kurzem glühende Hitler-Verehrerin. Sie rackerten von früh bis spät auf den Feldern, dem Hof, im Haus, gingen in die LPG und schufteten nun auch für die mit, die es sich in der Genossenschaft bequem machten. Die Wut, die sie davon mit nach Hause brachten, ließen Leo und Frieda aneinander aus, wenn der Alte, vor dem sie beide kuschten, nicht in der Nähe war. Leo und Friedas 6 Töchter zog Heinrich Wesendanks 2. Frau groß. Heinrich Wesendank erzählte den Mädchen so viel von Lenin, dass sie fragten, wann Onkel Lenin sie endlich einmal besuchen käme. Sie sahen, wie ihre Eltern sich für den Aufbau des Sozialismus opferten und glaubten ihrem Großvater, dass der Mensch nichts, dass nur der große Mann etwas wert ist. Lenin, Stalin, Thälmann und der Dienst an der großen Sache. Die Mädchen wussten nicht, dass ihre Mutter den alten Wesendank mit den Frauen im Dorf hinter vorgehaltener Hand einen Menschenschinder, einen Teufel in Menschengestalt schimpfte. 7. Mit 13 kam ich auf eine naturwissenschaftliche Sonderschule, davon gab es nur 2 in der DDR, jeweils mit angeschlossenem Internat, und zu meiner Freude nur noch am Wochenende nach Hause. Damit schloss sich ein Kreis. Es begann jedoch nichts Neues. Ich wiederholte mein bisheriges Leben, spielte Tischtennis statt Fußball, war fleißig und wollte ansonsten meine Ruhe, meine Bücher, die stille Ordnung der Mathematik. Ich gehörte zu den Besten, aber, wie ich bald einsah, nicht zu den Genies, die es statistisch alle 9 Jahre einmal gab. Nach dem Abitur mit Auszeichnung ging ich für 2 Jahre zu den Raketentruppen. Die 3-monatige Grundausbildung ersparte man uns nicht, für die Idiotie des übrigen Wehrdienstes allerdings waren wir zu wertvoll. Wir durchliefen eine Art Vorstudium in höherer Mathematik, berechneten ballistische Bahnen und benutzten dafür Computer, die es damals nur bei der Volksarmee gab. Ich sollte in Moskau Physik studieren, als die Mauer fiel, die Wende kam. Auf einmal stand uns nicht nur die Welt offen, die großen Universitäten jagten uns geradezu. 2 ehemalige Schulkameraden kamen ans MIT, einer schaffte es an die École Polytechnique, andere gingen an die ETH oder gaben sich mit München zufrieden. Ich wollte meine Herkunft nicht verleugnen, in der Nähe bleiben und schrieb mich an der TU Dresden ein. Mühelos übersprang ich das Grundstudium. 8. 1976 stürzte Heinrich Wesendank beim Obstbäume verschneiden von der Leiter und starb mit 93 an den Folgen. Einige Jahre darauf ging Leo Wesendank wegen eines schlecht verheilten Hüftbruchs nach einem Mopedunfall mit 70 in Rente. Er hatte Kälber, Schweine, Hühner, Enten, manchmal Gänse auf dem Hof, die Leipziger Volkszeitung im Haus. Das alles aber reichte nicht, um, wenn die Frau von Arbeit kam, den Abend friedlich herumzubringen. Denn Frieda war zwar nur Dienstmädchen gewesen, aber sie hatte verstanden, worum es im Sozialismus gehen sollte und im real existierenden Sozialismus ging, zumal zu ihrem aufgerichteten Klassenbewusstsein eine Menschenkenntnis kam, die ihm abging. Sie sah die Menschen nicht als entweder gut oder schlecht, sondern differenziert mit ihren Taten und Äußerungen und woher sie kamen. Und es regte sie auf, dass ihr Mann nicht genauer hinsehen wollte, dass er, wenn es ihm zu viel wurde, nur auf den Tisch hauen, sich aber weiter nicht ausdrücken, immer nur schuften, alle Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten in der LBG, im Dorf, in der Nachbarschaft herunterschlucken konnte. Dieser stumm wütende Idealismus ärgerte sie maßlos. Diese teutonische Dummheit hielt sie ihm ein ums andere Mal vor. Mitte der 80er Jahre fing Leo an, abends Zwiebeln zu schälen für Groß- und Betriebsküchen im ganzen Bezirk. Frieda machte mit und hielt den Schnabel. Sie saßen in der Küche vor dem Herd und schälten zentnersäckeweise Zwiebeln Wochen, Monate, Jahre lang. Der Gestank ging gar nicht mehr raus aus dem Haus. 9. Während des ganzen, zugegebenermaßen äußerst zügig absolvierten Studiums, betrat ich nur zweimal ein Café. Ich war genauso fleißig wie sparsam. Ich mochte es, wenn mein Magen knurrte, wenn mein Gedärm sich rumpelnd zusammenzog. Zu den Vorlesungen in den Seminaren trug ich Vaters oder Großvaters abgelegte Arbeitssachen. Ich war arrogant. Die Kommilitonen hielt ich für mit Abstand mittelmäßiger als mich selbst. Freunde fand ich auf diese Weise nicht, geschweige denn eine Freundin. Jedes zweite Wochenende fuhr ich zu den Eltern und dabei fast immer auch zu den Großeltern, die alle auf mich warteten, mich brauchten, Essen hatten und mitgaben. Ganz unnötigerweise steckten sie mir kleine Scheine zu, Glücksgeld, wie Oma es nannte. Ich bedankte mich jeweils artig. Tatsächlich hielt ich mich für ein Glückskind, ohne bei Kind stutzig zu werden, zumal Mutter betonte, wie sehr sie mich stets verwöhnt hatten. Das Rennrad mit 12, das Auto mit 20. Vater sorgte sich insgeheim, dass ich schwul sein könnte. 10. Immer misstrauischer hörten Leo und Frieda beim Zwiebelschälen Radio. Gorbatschow. Sie sahen ihn im Fernsehen, den Fleck auf der Stirn, das Kainsmal, der falsche Lenin, der Totengräber der SU. Sie schälten. 40 Jahre Sozialismus auf deutschem Boden, Honecker, Ulbricht, die Einheitspartei der Arbeiterklasse, Pieck und Grotewohl, die Befreiung vom Hitlerfaschismus, Stalin, die Oktoberrevolution, Lenin. Wenn dieser enthäuteten Geschichte bald schon niemand mehr eine Träne nachweinte, ihre Augen tränten jahrelang, stellvertretend für alle. Schließlich schnitt sich Leo Wesendank in den Daumen. Mit Pflastern und Gummiüberzügen schälte er weiter, so wie er nach dem Mopedunfall mit der gebrochenen Hüfte noch 2 Monate weitergearbeitet hatte auf der LPG. Es wurde eine schlimme Blutvergiftung, fast hätte er die Hand verloren, da war Schluss mit der zwiebelforcierten Trauerarbeit. Es kam das gallige Selbstmitleid der Besiegten. 11. Auf der Weihnachtsfeier des Instituts für Theoretische Physik verblüffte mich eine Frau mit einem ironischen Kommentar zur Supersymmetrie. Ina. Ich kam mit ihr in ein leidenschaftliches Fachgespräch, betrunken wie ich war. Diesbezüglich, was den unbeherrschten Durst anging, ähnelte ich immer mehr Vater, wofür ich mich die folgenden Tage jeweils maßlos verachtete, weshalb ich Ina auch nicht, wie versprochen, meine so gut wie fertige Dissertation über Wahrscheinlichkeitsmaße quantenmechanischer Observablen gegeben hätte, wären wir uns eine Woche später nicht erneut über den Weg gelaufen. Als ich aus den Weihnachtsferien zurück ans Institut kam, fand ich einen Kommentar von ihr in meinem Fach worin sie mich auf einige systematische Anomalien meiner Wahrscheinlichkeitsamplituden hinwies, die meine Ergebnisse als mindestens ergänzungsbedürftig erscheinen ließen. Ich hatte mit bewundernder Anerkennung gerechnet. 5 Wochen mühte ich mich vergeblich, die Anomalien durch verschiedene C-Stern-Algebren unter Kontrolle zu bringen. Je mehr ich mich in topologischen Ansätzen verlor, umso wütender wurde ich auf Ina. Schließlich suchte ich sie auf. Natürlich war sie nicht der Grund für die Anomalien, doch an meiner Denkblockade daran, dass ich die Anomalien bislang nicht auflösen oder vermeiden konnte, gab ich, zu meiner eigenen Überraschung, ihr die Schuld. Mein ganzes Leben hatte ich mich nie über irgendetwas, über irgendwen beschwert, aber dieser zierlichen Frau mit den stets geröteten Wangen machte ich Vorwürfe, dass ich mich nicht mehr in der Gewalt hatte. Sie nahm das als Kompliment, nannte mich einen wackligen Solipsisten. Ich wollte mich von ihr fernhalten, mich ganz allein den ärgerlichen Anomalien widmen, doch es zog mich zu ihr. Wir sahen uns öfter, dabei waren wir in fast jeglicher Hinsicht voneinander verschieden. Sie kam aus dem Westen, ich aus dem Osten. Sie interessierte sich für den Osten, ich nicht für den Westen. Sie toppte ihre Eleganz durch eine Nachlässigkeit, die sie sich leisten konnte. Ich gab mich proletarisch und war doch bloß plump. Ihr gefiel von Neumann, ich verehrte Majorana. Sie erzählte von mir unvorstellbaren Intrigen und Abhängigkeiten im Institut. Ich schwärmte vom großfamiliären Zusammenhalt. Sie war bi, ich null sexuell, ich masturbierte nicht einmal, weshalb sie mich bei der Armee den Göttlichen genannt hatten. Ich konnte schon zum Frühstück Würste essen, sie war aus geschmacklichen, nicht aus ethischen Gründen Vegetarierin. Das Einzige, was uns neben der Physik und Mathematik gemeinsam begeisterte, war anfangs die Musik Bachs. Mit der Zeit entpuppte sich Ina als bei weitem nicht so souverän, wie ich geglaubt hatte. Nach allem, was sie mir von ihren Beziehungen mit älteren Männern, von Missbrauch und ihren Albträumen erzählte, hatte ich das Gefühl, dass sie mich mehr brauchte als ich sie. Dass unsere persönlichen Probleme gewissermaßen komplementär waren, ging mir erst später auf. Im Gegensatz zu ihr hatte ich kaum eine Ahnung davon, dass es überhaupt ein Problem bei mir gab. Im Gegenteil, ich war stolz auf meine familiäre Leidensbereitschaft, Ökonomie, meine Naivität. Ich erzählte Ina die Geschichte der Wesendanks. Sie nannte den Zusammenhang mehrerer Systeme über große Entfernungen mit Schröder Verschränkung. Ich kannte natürlich dieses Phänomen der neuen Physik, konnte Ina jedoch nicht folgen. Sie übertrug Einsteins Rede von spukhafter Fernwirkung aufs Historische und nannte das spezielle Teilchen, das sie bei mir entdeckt hatte, das Lenin. In der Folgezeit benutzten wir häufig Beispiele aus der Relativitäts- oder der Quantentheorie, um meine Unfähigkeit auszuhebeln, über mich und meine Gefühle zu sprechen. Wir schliefen miteinander, anfangs ein Debakel, wenn wir uns nicht geliebt hätten. Immer öfter stritten wir uns, warf ich ihr vor, sie wolle meine Familie schlecht machen. Ich heulte, krampfte mich zusammen, versuchte mich zu schützen, meine Existenz wankte, doch ich konnte mich vor Ina nicht länger verstecken. Ich wollte mich öffnen, erwachsen werden. Obwohl eine ätzende Wut in mir fraß, hatte ich Angst vor der Konfrontation mit den Eltern, meinem lauernden, alten Leben, als Leo Wesendank starb. 12. Ich kaufte mit Ina einen dunklen Anzug. Auf der Fahrt zur Beerdigung gingen mir 1000 Gedanken durch den Kopf, wie ich mit den totalitären Sozialisten abrechnen, welche Worte ich den Zwiebelschälern sagen, wie ich mich an den Verdauungskünstlern rächen würde. Dass Lenin diese Familie deformiert habe, so hochmütig, wie sie an ihn geglaubt und sich selbst und die Menschen vergessen hätten. dass es Stalin den Gulag auch mit Lenin gegeben hätte und die Syphilis noch das Sympathischste an Lenin gewesen sei, weil er zumindest einmal Spaß gehabt hatte in seinem Leben. Ich sah die Verwandtschaft schon, wie sie vor meinen Worten abduckten, sich zusammenzogen, wie sie mich ausschieden und vergaßen. Je näher ich kam, umso ruhiger wurde ich. Es war ein ungewöhnlich warmer Apriltag, doch ich hörte auf zu schwitzen, öffnete den zweiten Hemdknopf und war da. Noch nie hatte mir etwas so gut gepasst wie mein Anzug. Ohne nach links oder rechts zu nicken, ging ich zu der kleinen Leichenhalle. Es war kühl darin, auf den Beton schien die Sonne, der Kopf war kleiner als die übereinandergelegten Hände. Nachdem ich meinen toten Großvater betrachtet hatte, verabschiedete ich mich von meiner Großmutter, die in einem Rollstuhl neben ihrem aufgebahrten Mann saß, dann von allen anderen, die ich kannte. Ich sagte meinen Eltern, dass ich ihnen das schnelle Abstillen verzeihe, auch das halbe Jahr Wochengrippe, aber mich 4 Stunden allein auf dem Balkon zu lassen, um Fußball zu spielen beziehungsweise den Schwiegereltern behilflich zu sein beim Essen kochen im Garten, das verzeihe ich ihnen nicht. Meine Schwester stand daneben. Ich sagte ihr, sie sollte sich um ihr eigenes Glück kümmern, unsere Eltern könnte sie niemals glücklich machen. Ich war noch nie so frei gewesen wie in dem Moment, als ich den meinigen den Rücken kehrte. Ich hatte gar keinen Rücken mehr. Alles lag vor mir in einer berauschenden Klarheit. Auf der Heimfahrt schossen mir Operatoren, Funktionen und Gleichungen durch den Kopf, wie mit den Anomalien umzugehen sei. Sie waren die eigentlichen Phänomene und die bisherigen Amplituden nur Spezialfälle davon. Ich ahnte die Eleganz der Lösung. Ich konnte es kaum erwarten, Ina zu sehen. NDR Kultur am Morgen vorgelesen. In der Reihe das erste Mal Autoren lesen aus bisher unveröffentlichten Texten hörten wir Patrick Hofmann mit seiner Erzählung Das Lenin.